Dank der Fürsorge der Partei der Arbeit Koreas wurde das Künstlertheater des Bezirkes Gangwon dem Antlitz des zivilisierten sozialistischen Staates und dem Aussehen der kulturellen Hafenstadt Wonsan entsprechend herrlich rekonstruiert. Das Theater am malerisch schönen Seestrand trägt dazu bei, die wachsenden kulturellen Bedürfnisse des Volkes zu befriedigen. An der Einweihungsfeier am 23. Dezember nahmen die Funktionäre der betreffenden Bereiche und die leitenden Mitarbeiter und Werktätigen der Stadt Wonsan teil. Nach der Einweihungsfeier sahen sich die Teilnehmer die Darbietungen der Künstler des Ensembles des Bezirkes Gangwon, das Lied der gesegneten Bewohner des Bezirkes Gangwon an.